Die südkoreanische Internetzeitung Minjung Isori vom 19. August kritisierte in einem Leitartikel die südkoreanischen Politiker, die die Klärung der Wahrheit über die Katastrophe vom Schiff Sewol ausachten lassen.